إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يقول تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار اللهم لا سهل لنا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Değerli brüder, şüphesiz selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Wir haben letzte Woche über den Şeytan geredet, etwas über seine Geschichte erzählt und über den Ufer zum Kufr. Und der Gesandte Allah sallallahu aleyhi ve sellem warnte uns, dass es viele Leute geben wird, die zum Weg der Hölle rufen werden in der letzten Zeit. Wie es von Hudhayfa radiallahu ta'ala anhu überliefert worden ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt im Hadith, dass es Leute geben wird, die zur Hölle rufen. Und wer ihnen erwidert, also ihnen gehorcht und ihnen folgt, wird in die Hölle mit ihnen gehen. Und wir sehen das heute. Wir sehen heute, dass viele zum Kufr rufen. Und viele den Kufr schmücken. Weil der Shaitan, sein Ziel ist es, ja Abdullah, dich und mich in die Hölle zu bringen. Er ist traurig, wenn er sieht, dass du Gutes machst. Er ist traurig, wenn er sieht, du gehst Allahs Weg. Er ist traurig, wenn der Muslim als Muslim steht. Er ist traurig, wenn jemand den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala findet. Und er freut sich, wenn die Leute den Weg Allahs verlassen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna shaytana lakum aduwwun mubin. Der Shaytan ist euch wahrlich ein Feind. Allah sagt, so nimmt ihn als Feind. Deswegen muss der Muslim vorsichtig sein. Vorsichtig sein, speziell in dieser Zeit, wo die Versuchungen so viel sind, dass manche Leute nicht mehr erkennen, was ist richtig und was ist falsch. Und die meisten schmücken ihre Aussagen mit Allah sagt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Sogar ihren Schirk rechtfertigen sie durch das Buch Allahs. Ja? Und das ist nicht verwunderlich. Es wurde gesagt, es ist nicht verwunderlich, wie jemand vernichtet wurde oder in die Vernichtung ging, sondern vielmehr ist es verwunderlich, wie derjenige errettet worden ist, der errettet worden ist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt im Hadith bei Muslim von Abi Huraira, er sagte, ihr sollt viele gute Taten machen. Es werden Fitnen kommen, Versuchungen. Sie sind so dunkel wie die Nacht. Yani, subhanallah, du wirst es nicht erkennen. Du wirst nicht erkennen, außer du gehörst zu denjenigen, die sich vorbereiten. Diejenigen, die sich an das Buch Allah subhanahu wa ta'ala halten und das Sunnah des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa sallam. Wie kannst du von diesen ganzen Versuchungen und ihre Rufe dich retten? Bruder, erstens wende dich Allah zu. Vertraue auf Allah. Und bitte Allah um Hilfe in allen deinen Angelegenheiten. Vertraue nicht auf dich. Ich erwähne immer wieder, was Abu Bakr al-Bawri sagt, ein großer Gelehrter des Salaf. Er sagte, wenn ein Diener Allahs nur einen Moment auf sich vertraut in Bezug auf Allahs Religion, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm lassen. Und ihr wisst, ich erwähne das auch sehr oft, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jalla in allen seinen Angelegenheiten um Hilfe bat und sagte, ja Allah, lass mich nicht einen Augenzwinkern oder überlasse mich nicht einen Augenzwinkern. Ja Allah, überlasse mich mir selbst nicht einen Augenzwinkern. Das heißt, das müssen wir an erster Stelle. Zweite Stelle ist das Streben nach Wissen und das Wissen zu nehmen von den Leuten des Wissens und nicht von irgendwem, sondern zu schauen, erstmal, dass man seine Religion lernt und zweitens, von wem nehme ich meine Religion. Denn die Ulama sagen, wenn die Fittern kommen, wenn die Welle kommt, wenn der Tornado kommt, am Rasen ist, die Leute erkennen ihn nicht sofort. Aber der Alim erkennt ihn, der Gelehrte, der Wissende erkennt. Das ist wie die Versuchungen. Die Versuchungen kommen. Am Anfang erkennen nicht alle Menschen, was auf einen zukommt und was es für Versuchungen sind. Aber der Gelehrte erkennt das. Und wenn die Fitna vergangen ist und so viel Schaden hinterlassen hat, dann erkennt sie jeder. Deswegen das Erste, an Allah subhanahu wa ta'ala sich zu halten. Das Zweite, die Mittel zu suchen, nämlich nach Wissen zu streben. Imam Ahmad sagte, nachdem man ihn gefragt hat, du bist ja ein Gelehrter, ein Alim, ein Führer der Muslime geworden. Wie lange strebst du noch nach Wissen? Imam Ahmad. Er sagte, von der Wiege bis ins Grab. Und einer der Gelehrten, ich weiß nicht, ob ein Sahabi das gesagt hat, oder einer der Tabi'in oder Atba'u Tabi'in. Er sagte, wenn der Mann denkt, er hat jetzt genug Wissen erreicht, so ist er ein Jahil. Weil du kannst nicht das ganze Wissen erlangen. Egal wie viel du dich bemühst, so sagt man, dann nimm das Wissen, was am meisten Priorität hat und das dann das, was weniger Priorität hat. Alles ist wichtig. Aber es gibt noch mehr wichtig und weniger wichtig. Und dann sagt, wie gesagt, Imam Ahmad, damit man überlegt, er sagt, von der Wege bis ins Grab. Ja, ich höre mich auf, nach Wissen zu streben, bis Allah subhanahu wa ta'ala mein Leben nimmt. Und das dann große Gelehrte. Nur, damit man weiß, wer Imam Ahmad ist, Abdullah überliefert in seinem Buch das Sunnah, er sagte, mein Vater, und er ist auch ein Gelehrter, er sagte, mein Vater konnte tausendmal tausend Hadithe, yani eine Million Hadithe, auswendig vom Propheten, von Sahaba und Tabi. Von ihm wurde sogar überliefert, dass es über ihn gesagt worden ist, und manche Gelehrten sagen, das ist das auch, wozu Allah oder warum Allah ihn so erhoben hat. Er hat 70.000 Fatwas gegeben mit Überlieferungskette. Wie viel Fatwa haben wir weitergegeben mit Überlieferungskette? Deswegen, Brüder, das ist der erste Weg. Und dass du auch schaust, von wem du das Wissen nimmst. Derjenige, von dem du das Wissen nimmst, er muss besondere Eigenschaften haben. Er muss bestimmte Eigenschaften haben, wie die Gelehrten erwähnt haben. Und an allererster Stelle, er muss Wissen haben. Und man muss wissen, von wem hat er Wissen genommen. Und die andere Sache in unserer Zeit, die nach meiner Meinung, was ich so betrachte, fehlt die Wahrhaftigkeit. Die Ehrlichkeit, die Wahrhaftigkeit. Im Reden, im Sprechen, im Handeln, das ist sehr, sehr wichtig. Sofort einer, wenn er bekannt ist, er ist ein Lügner, er hält nicht seine Versprechungen, von so einem nimmt man kein Wissen. Von so einem haben die Gelehrten kein Hadith genommen. Wenn sie sehen, einer lügt und er praktiziert das und schämt sich nicht und so weiter, sie nehmen kein Wissen von ihm. Auch wenn er nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam lügen will, sondern über die Leute, dann nimmt man kein Wissen. Wie willst du jemandem deine Religion anvertrauen, der bei Kleinigkeiten lügt? Du musst logisch denken, wenn jemand bei kleinen Sachen lügt, meinst du, er wird ehrlich sein bei Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter? Auch wenn das der Fall ist, die Gelehrten haben Grenzen gesetzt. Deswegen müssen wir nach Wissen streben. Alhamdulillah, ihr wisst, oder die meisten wissen, wir wollen inshallah ta'ala ein Seminar starten am 30. Bi'idhnillah ta'ala, seid dabei und versucht da zu sein und Sabr zu haben, auf dass wir inshallah ta'ala viel Khair mitnehmen. Und lass dich nicht von Shaitan einreden, du brauchst nicht kommen, kümmere dich um dies oder jenes, das kennst du schon. قال الله سبحانه وتعالى ريد جبدي أمام أفينو وانتي أمانو وانتي بدا هولو بس يبينوز دين جلويين على إن بندو كومس من دقوت من أبسش يزن أنجل الله فتسايت يا أخي الله أبين تش بايين wenn du nach Wissen strebst und du gehst für Allah, Allah wird dir einen Weg erleichtern ins Paradies, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr das betrachtet. Walhamdulillah, ich habe mir heute von einem Bruder etwas angehört. Er hat mehrere Durus gehalten und am Schluss sagt er, ich wundere mich, dass so wenige Leute anwesend sind. Ich wundere mich, dass so wenige Leute anwesend sind. Weil wir wundern uns, warum, wo bleiben die Leute, warum lernen sie nicht, warum bleiben sie so unwissend auch noch nach 2-3 Jahren. Dann hat er eine schöne Sache gesagt. Er hat gesagt, das liegt wahrscheinlich an den Sünden, die sie begehen. Und Allah weiß am besten, welche Sünden sie begehen. Denn Allah, wie Ibn Qudama sagt, Allah gibt keinen Sünder sein Licht. Allah gibt keinen Sünder sein Licht. Und das haben die Salaf auch gesagt. Ja, welche größere Katastrophe gibt es, dass Allah dir kein Wissen gibt, kein Erfolg gibt, nach dem Wissen zu handeln, nicht die Wege ermöglicht, nach Wissen zu gehen. Wenn Allah dir die Türen öffnet, dass du diskutierst, wisse, dass Allah es nicht mit dir gut meint. Hassan al-Basri, über Allah subhanahu wa ta'ala, sich nun erbarmen, sagte, die Leute, die diskutieren, sind die Leute, denen die Ibadah langweilig geworden sind. Und er sagte, ein Zeichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Diener verlassen hat, ist ein Zeichen, also das Zeichen, dass Allah einen Diener verlassen hat, ist, dass er ihn diskutieren lässt und reden lässt. Und speziell in den Sachen, die ihm nichts angeht. Und das sagte nicht nur Hassan al-Basri, das sagten mehrere Gelehrte der Salaf. Und er sagte, derjenige, der seine Zunge nicht hütet und seinen Bauch nicht kennt, hat die Religion nicht verstanden. Derjenige, der seine Zunge nicht hütet und seinen Bauch nicht im Griff hat, ist derjenige, der seine Religion nicht verstanden hat. Deswegen, der Asl ist, dass die Regel bei Al-Sunnah wal-Jama'ah ist, dass wir nicht diskutieren. Wir haben keine Zeit zu diskutieren. Und Brüder, die negativen Auswirkungen bei Diskussionen sind gewaltig. Erstens, dein Herz wird hart. Das kennt jeder. Wird hart. Dann, wenn man das oft tut, verliert man den Respekt gegenüber einander. Drittens, man hat nicht mehr Ikhlas, sondern man redet nur noch für sein Nafs. Man redet für sich. Man will seine Ta'ifa auf seinen Gedanken zum Sieg bringen. Aber er denkt nicht mehr, Allah ist mein Ziel und sein Buch und die Sunna des Gesandten. Deswegen, und dritt, und noch eine größere Katastrophe ist, die meisten, die diskutieren, diskutieren ohne Wissen. Ich denke und ich meine und ich fühle und ich habe vielleicht geträumt. Das ist nicht die Religion. Die Religion ist nicht, ich glaube, ich fühle, ich denke und ich habe mal was gelesen und von jemandem mal was gehört. Das ist nicht Dien. Dien ist richtiges Fundament, jedes Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala, sein Buch und der Sunna des Gesandten. Einmal wird gesagt, dass Abdullah ibn Abbas einmal in die Moschee ging und da war einer und predigte. Und dann fragte Abdullah ibn Abbas ihn, kennst du dich mit dem Koran aus? Weißt du, was Nasikh wa Mansukh ist? Er sagt, nein. In einer Überlieferung hat er rausgeschmissen und auch Ali radiallahu an kam zu einem Mann, der richtet. Er sagte, hast du Ahnung von Allahs Buch, Nasikh wa Mansukh? Er sagte, nein. Er sagte, du hast vernichtet und hast in die Vernichtung gezogen. Halal wa Adam. Deswegen, Brüder, das Wissen, das Wissen. Und viele Leute fragen sich, wie komme ich zum Erfolg? Wie kann ich Erfolg bekommen? Wie kann ich Erfolg bekommen, dass Allah mir Wissen gewährt? An erster Stelle, wie gesagt, wende dich in all deinen Angelegenheiten Allah zu. Zweitens, unterlasse die Sünden. Drittens, bitte Allah mehrmals am Tag um Verzeihung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Allah 70 Mal in einer Überlieferung und 100 Mal in einer anderen. Und es wurde überliefert 70 Mal in einer Wissenssitzung. In einer Sitzung. Drittens, die Taqwa. Allah sagt, وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Fürchtet Allah und Allah wird euch lehren. Was heißt, fürchtet Allah? Ja, haltet Allahs Grenzen ein. überschreitet sie nicht und tut das, was Allah euch gebietet, Allah wird euch lehren. Und Allah sagt, und wenn ihr Allah fürchtet, يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا, er wird euch eine Unterscheidung geben. Ishaq ibn Ruwayha sagte, das bedeutet, Allah wird dir sozusagen Wissen geben, dass du unterscheiden kannst zwischen Hak und Batil, von Wahrheit und Falschheit. Und er wird euch von euren Sünden verzeihen. Das ist sehr, sehr wichtig, Brüder. Und wir reden über den Shaitan, das war nur am Rande natürlich, was auch sehr, sehr wichtig ist. Sehr wichtig ist Adab. Alle Gelehrten, wenn ihr schaut von den Salaf, kann jeder, ihr werdet sehen, dass sie mit Anstand sehr viel zu tun hat und über Anstand geschrieben hat. Sogar manche waren Ulama in dieser Sache. Man sagt, und das hört ihr immer, wer keinen Anstand hat, wird das Wissen nicht lernen. Wer keinen Anstand hat, wird das Wissen nicht lernen. Und Anstand ist ein allgemeines Wort. Es gibt Anstand mit dir selber, wie du dich zu verhalten hast mit dir. Es gibt Anstand mit deinem Sheikh. Es gibt Anstand unter der Gesellschaft. Es gibt Anstand, wie ich euch schon gesagt habe, mit Büchern und so weiter. Das hat alles eine sehr, sehr wichtige Rolle bei uns im Islam und das müssen wir ernst nehmen. Das müssen wir ernst nehmen. Und ich habe euch gesagt, dass Abdullah ibn Mubarak gesagt hat, wir haben 15 Jahre den Anstand gelernt und 10 Jahre davon wissen. Und ich habe euch auch erzählt von Imam Malik. Seine Mutter sagte, geh zu Waqi', lern erst seinen Anstand, bevor du sein Wissen nimmst. Und die Schüler von Imam Malik sagten, wir haben von Imam Maliks Verhalten mehr profitiert, als von seinem Wissen. Schaut, wie ihr wisst, war Imam Malik der Lehrer von Imam Shafi'i. Und Imam Shafi'i war der Lehrer von Imam Ahmad. Und schau, wie Imam Shafi'i umgegangen ist mit Imam Ahmad. Und schau, wie Imam Malik mit seinem Lehrer. Imam Malik war ein Student. Allah hat ihm dann Wissen gegeben und hat ihm mehr von seiner Gunst gegeben als einer von seinen Lehrern. Das kann passieren. Er hatte dann mehr Wissen als sein eigener Lehrer und sogar sein Lehrer wurde sein Schüler. Aber wie hat er sich mit ihm verhalten? Wenn er kam, hat er ihn hingesetzt, hat ihn respektiert, hat mit ihm, yani auf die beste Art und Weise, ist er mit ihm umgegangen. Warum? Weil er hat verstanden, erstmal das Wissen, zweitens den Respekt gegenüber demjenigen, von dem ich das Wissen nehme. Weil er trägt Allahs Buch in sich und der Sunna des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Und schau, wie Abdullah ibn Abbas, das war der Cousin des Propheten, der Gelehrte der Umma im Tafsir, wie er mit Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, der Gelehrte in der Erbschaft, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Schau, wie sie miteinander umgegangen sind. Abdullah ibn Abbas kommt und hebt Zayd zum Pferd nach oben. Und er sagt zu ihm, was machst du da, ja Abdullah? Er sagt, uns wurde beigebracht, so mit seinen Gelehrten umzugehen. Daraufhin nahm Zayd ibn Thabit die Hand von Abdullah ibn Abbas und küsste sie. Und sagt, und uns wurde beigebracht, so mit der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Schaut, wie sie untereinander umgehen. Oder Abdullah ibn Abbas, es gibt viele Beispiele. Als er nach Wissen gestrebt ist, wir haben das Problem, dass es Leute gibt, die immer wieder sagen, wieso strebst du nach Wissen? Wir haben schon alle, dich braucht man. Auf jeden Fall in der Zeit von Abdullah ibn Abbas ist das passiert. Ja? Und dann sagt einer zu Abdullah ibn Abbas, wo er klein war, was strebst du nach Wissen? Wir haben doch viele Sahaba, Ulama, brauchen dich nicht. Alhamdulillah, er hat mich auf ihn gehört. Er hat gelernt. Und sein Lernweg, er ist zu einem Sheikh gegangen, zu einem Sahabi, und hat nicht mal an seiner Tür geklopft, wenn er wusste, der schläft, damit er ihn nicht aufweckt. War draußen und hat gesessen, war schaubig sogar, dass er eingeschlafen ist. Der Sahabi geht raus und sagt, oh Cousin vom Propheten, stellt euch vor, die Familie des Propheten hat einen höheren Stellenwert bei uns. Ja, die Muslime, nicht die Kuffar. Wir haben einen höheren Stellenwert bei uns. Ja. Er sagt, was machst du hier? Er sagt, ich bin gekommen zu dir, aber ich wusste, du schläfst und wollte dich nicht aufwecken. Er sagt, Subhanallah, ich komme zu der Familie des Propheten, nicht du kommst zu mir. Er sagt, nein. Abdullah ibn Abbas sagt, nein. Der Schüler kommt zum Lehrer. Der Schüler kommt zum Lehrer. Wohin? Er hat nach Wissen geschrieben. Am Schluss, die Leute sind zu ihm gekommen und haben von ihm genommen. Und derjenige, der noch in dieser Zeit zu ihm gesagt hat, warum strebst du nach Wissen? Dich braucht man nicht. Er sagte, subhanallah, dieser Junge hat das Richtige gemacht und ich nicht. Warum? Dieses Wissen muss getragen werden von Generation zu Generation. Und wisst ihr, wenn Allah dir die Möglichkeit gibt, nach Wissen zu streben, nach dem richtigen Wissen, ist ein Zeichen, dass Allah für dich das Gute will. Und dass Allah dich liebt, inshallah. Einige fragen, das Zeichen, dass Allah mich liebt, welches ist? Allah sagt, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. Sprich, wenn ihr Allah liebt. Und auch sein Gesandten, فَاتَّبِعُونِ, folgt mir, يُحِبِّكُمُ اللَّهَ. Direkt Allah wird dich lieben. Direkt, und er wird dir verzeihen. So viel, wie du Allahs Buch und das Sunna des Gesandten folgst. Umso mehr ist deine Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich mit Aufrichtigkeit. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Punkte beachten. Und wie ein Sheikh sagte, wenn die Dunya und auch ihr vergangen ist, aber du hast die Akhira, das Wissen erreicht, so hast du nichts verloren. Und wenn du die Dunya und auf ihr hast, aber die Zeit nicht genutzt hast, wo Allah dir gegeben hat, dass du das Wissen strebst, so hast du alles verloren. Ja, Achi, wir werden nicht immer fit sein, gesund sein und immer Freizeit haben. Weißt du? Das sind auch Sachen, die uns reinlegen. Wie ein Bruder gesagt hat, am Tag bin ich noch normal gelaufen, in der Nacht wurde ich schon operiert. Du kannst, dein Zustand kann dich von einer Sekunde auf die andere ändern. Jazakumullahu khairan, ich sage das, möge Allah mir und euch verzeihen, bittet Allah um Verzeihung, denn er ist der Verzeihende. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من بعث رحمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich lege uns die Gottesfurcht ans Herz, möge Allah unsere Gottesfurcht mehren. Geehrte Geschwister, wir haben über den Schaitan geredet und sind ins Wissen gekommen, weil das Wissen ist die Quelle. Du kannst den Feind nur kennen oder die Fallen des Feindes kennen, wenn du dich mit den Fallen des Feindes beschäftigst. Aber wenn du zu Hause schläfst und Fernsehen schaust oder weiß ich nicht was und der Feind bereitet sich vor, dann er wird dich überraschen und überrollen. Und dann wirst du vielleicht verzweifelt sein und nichts mehr tun. Deswegen sollten wir uns vorbereiten. Der Weg ins Jannah ist das Wissen und das Handeln nach dem Wissen. Allah wird uns erhöhen. Allah wird uns erhöhen bei sich, wenn wir nach Wissen streben. Allah sagt, يَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah erhebt diejenigen von euch, denen er Iman gegeben hat und Wissen umstufen. Imam al-Tabari sagt, denen er Wissen gegeben hat, die sowieso die Mu'minin, aber denen, denen er Wissen gegeben hat und die nach dem Wissen handeln. Allah erhöht sie. Abdullah ibn Abbas sagt, das Erhöhen des Gelehrten, des Wissenden, zwischen den normalen Muslimen, es ist eine Reise von 700 Jahren geschufen. Ist das nicht ein gewaltiger Unterschied? Und Alhamdulillah, sollten wir danach streben. Wir sollten alles tun, alles geben. Und sollten nicht aufgeben und nicht traurig sein. Inshallah ta'ala. Aber die Mittel suchen. Deswegen zurückzugehen, was ich am Anfang gesagt habe. Vergesst nicht, die Fittern sind viel und der Ausweg davon ist, sich am Wissen und den Leuten das Wissen zu halten. Zwei Punkte noch. Wenn du bei jemandem lernst, wenn du Erfolg haben willst, du hast Adab gelernt, unter dem Adab gibt es einen bestimmten Punkt. Du sollst wissen, dass von dem, den du Wissen nimmst, er ist ein Mensch wie du. Erste Sache, du musst wissen, er ist ein Mensch wie du und er macht Fehler. Er wird auch wütend, wie du wütend bist. Und er sündigt auch, wie du sündigst. Er kann in die Sünden fallen. Und deswegen, es kann auch passieren, dass diese Person sich daneben verhält. Aber nicht, wenn diese Person sich daneben verhält, dass du dich einfach von dieser Person entfernst. Deswegen Sabr, das gehört, du brauchst Sabr. Sabr nach Wissen, Sabr, dein Rücken wird dir wehtun, deine Füße werden dir wehtun, deine Familie wird Stress machen, der Scheitan wird dir neue Wege aufmachen für Dunya, weil das sind die Stufen bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du nach Wissen strebst und dieses Wissen auch praktizierst. Und inshallah sollte unser Ziel sein, dass wir nicht nur Wissende sind, sondern Mujaddidun. Dass wir Allahs Religion verteidigen, den Batil wegmachen und die Wahrheit nach vorne bringen. Möge Allah unsere Herzen reinigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Sabr geben und dass wir auch von unseren Geschwistern Gutes denken und nicht gleich jede Sache bi'idhnillahi ta'ala zu Herzen nehmen. Tayyib, das war, was ich sagen wollte. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Möge Allah den Islam und den Muslimen zum Sieg verhelfen und die Adab Allah erniedrigen in der Dunya und der Akhirah.